Liebe Trauergemeinde, eigentlich sollte der dritte Advent ein besinnliches Wochenende werden. Mal ausspannen, sich auf das Weihnachtsfest freuen, die Adventszeit genießen. Doch jener Anruf am Samstagmorgen gegen 9 Uhr, durch den mir Jutta die Nachricht übermittelte, dass der Vater in der Nacht von Freitag auf Samstag im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlafen sei, hat mich tief getroffen. Diese traurige Mitteilung war für mich mit der Bitte verbunden, Helmut Nöll in der Trauerfeier als Redner gemeinsam mit Ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Ich habe überaus gern diese Bitte angenommen, auch wenn dieser Abschied nicht leicht ist, kam doch der Tod für alle unfassbar schnell. Da gab es keine Vorbereitungszeit, kein intensives Abschiednehmen, kein sich einstellen auf eine völlig neue und nie gekannte Situation. Was noch vor wenigen Tagen normal war, die Gegenwart von Helmut, gehört seit dem Wochenende der Vergangenheit an. Es wird nie mehr so sein, wie es bis Freitag war. Helmut Nöll lebt nicht mehr. Jeder hat den Verstorbenen in einer anderen Art und Weise kennengelernt. Aber nur 4 Personen auf dieser Welt erlebten Helmut Nöll als Lehrmeister, als einen der besonderen Art. Da betrat im Winter 1962 der damals 13-jährige Hans Otto auf Vermittlung seines Vaters, der hier am Ort die Post austrug und der von dem Verstorbenen gehört hatte, dass er einen Lehrling suchen würde, zum ersten Mal in seinem Leben eine Gravieranstalt, ohne auch nur einen blassen Schimmer davon zu haben, was ihn da erwartete. In einer alten, umgebauten Garage, versteckt hinter dem Haus in der Borner Straße 5, saß mit einer schwarzen Luppe auf dem Kopf und mit wenigen Haaren ein freundlicher Mann an einem ausgeschnittenen Tisch vor einer Eisenkugel, die er immer drehte. Die fast gespenstisch wirkende Szenerie wurde nur durch eine kleine Lampe erhellt, unter deren Lichtkegel Helmut Nöll saß. Ein alter Volksempfänger, der auf der Fensterbank stand, machte Musik und ein uralter Ofen sorgte für eine mollige Wärme. Die Maschinen waren, bis auf die Graviermaschine, deutlich älter als ihr Besitzer. »Bin ich denn hier in einem technischen Museum gelandet?« schoss es mir durch den Kopf. Freundlich begrüßte mich der unbekannte Mann, der große Gelassenheit und Ruhe ausstrahlte. Genau das, was ich in der damaligen Situation als aufgeregter Schulabgänger brauchte. Helmut Nöll drückte mir eine Feile in die Hand und testete mein handwerkliches Geschick. Offensichtlich muss ich beim Probefeilen Eindruck gemacht haben, denn der Lehrvertrag ließ nicht lange auf sich warten. Bereut habe ich diese Unterschrift in keiner Sekunde meines Lebens, denn sonst wäre ich heute bestimmt nicht hier. Sonst hätte Jutta mich sicherlich nicht angerufen und um diesen Dienst gebeten. Helmut Nöll war, und das sage ich ohne Übertreibung, neben meinen Eltern mein heimlicher Erzieher, ohne dass er es wusste und ich ihm das jemals gesagt hätte. Das, was ich bin, was ich jetzt lebe, ist auch ein Stück weit sein Verdienst. Nie habe ich in der Zeit zwischen 1962 und 1973 und dann noch in den Semesterferien bis 1976, in denen ich als Aushilfe immer ein gern gesehener Gast war, meinen Lehrmeister irgendwann einmal aggressiv, unausgeglichen oder schreiend erlebt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er mit mir jemals einmal böse war. Meinungsverschiedenheiten gab es höchstens bei der Wahl der Rundfunksender. Während ich die Beatles hörte, stand Helmut Nöll auf deutsche Musik. Gestichelt hat er nur mit dem Stichel, nie dumme oder beleidigende Sprüche über mich oder andere Menschen gemacht. Helmut gehörte zu den Stillen im Lande. Er war nicht ein Mann großer Worte, sondern ruhig, nie protzig und immer sehr bescheiden. Das wurde nicht zuletzt auch daran deutlich, dass er trotz des Wirtschaftswunders immer bei einem VW Käfer blieb, den er fast unter Tränen 1991 verkaufte. Handwerklich hatte der Graveurmeister großes Geschick. »Lassen Sie sich doch mal von Jutta Helmuts Meisterstück zeigen. Ein Stempel, der eine Weltkugel zeigt, die mit Abbildungen verschiedener Werkzeuge und der Schrift Remscheider Werkzeuge sind in der ganzen Welt bekannt, graviert ist. Mit diesem Stempelabdruck schmückte er auch seine Rechnungen. Dann werden Sie eine kleine Vorstellung über die künstlerische Begabung des Verstorbenen bekommen. Er konnte nicht nur Schriften von 1 Millimeter Größe aus Stahl oder Messing ohne Einsatz einer Maschine herausarbeiten, sondern ging auch auf die ausgefallensten Wünsche seiner Kunden ein. Auch die zahlreichen gravierten Kupferplatten, die er in einem kleinen Schränkchen in der Werkstatt aufbewahrte und die ich dann immer Neukunden zeigte, um ihnen zu demonstrieren, dass sie es bei dem Graveurmeister Nöll wirklich mit einem Meister seines Faches zu tun hatten, ihm war es sehr oft peinlich, zeugten sie doch von dem hohen Grad seines handwerklichen Geschicks. Bei den Platten befand sich auch jenes bekannte Bild von Albrecht Dürer, das Christus mit der Dornenkrone zeigt. Diese Platte habe ich mir ab und zu, wenn ich alleine war, immer wieder gern angesehen. Das, was mich daran faszinierte, war nicht so sehr die Begabung, mit der der Verstorbene dieses kleine Kunstwerk schuf, sondern die Tatsache, dass der Kupferstich unvollendet war. Während eine Seite fast fertig ist, kann man auf der anderen Seite nur Fragmente des Christuskopfes sehen. Warum Helmut Nöll diesen nicht fertiggestellt hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben. So richtig zuschlagen konnte mein Lehrmeister natürlich auch, aber nur auf den Amboss, der sich in dem hinteren Raum der Werkstatt, die er als Schmiede ausgebaut hatte, befand. »Du musst fester schlagen, das ist nicht deine Mutter«, meinte er öfters, wenn ich mich mit der Schmiedekunst beschäftigte. Auch auf meinen Hinweis, »Meister, lass uns doch fertig geschmiedete Rohlinge kaufen«, ging er nicht ein. Was er selbst machen konnte, das erledigte er auch in Heimarbeit. Nie hat er Dinge leichtfertig weggeworfen. Eines Tages gab es einen lauten Knall. Wir beide stürmten aus der Werkstatt heraus auf die Borner Straße, den offensichtlich ein Lastwagen gerade verloren haben musste. Das ramponierte Möbelstück wurde von uns geborgen und in der Werkstatt einigermaßen wieder hingerichtet. Er tat danach, so berichtete mir Jutta später, noch jahrelang gute Dienste, auch wenn der Tisch immer bedrohlich wackelte. Helmut Nöll war ein Mensch aus echtem Remscheider Urgestein. Ein Mann mit einem überaus trockenen Humor, so wie er nur in diesen Breitengraden des Bergischen Landes zu finden ist. Hier ist die letzte Gravieranstalt vor der Autobahn. So meldete sich mein Lehrmeister häufig, wenn die Kunden die 62080 anriefen. Nie vergesse ich die Geschichte mit seiner Armbanduhr, die er mir eines Tages ohne mit der Wimper zu zucken erzählte. Im Zuge der Renovierung des Wasserturms auf dem Nachbargrundstück, der in späteren Jahren gesprengt wurde, besichtigte er diesen. Beim Hineinschauen in den großen Wasserkessel verhedderte er sich mit seinem Ärmel am Beckenrand und seine Armbanduhr fiel ins Wasser. Der Ärger war groß, doch wenige Tage später kam er freudestrahlend in die Werkstatt, zeigte mir seine verloren gegangene Uhr und erklärte, »Hans Otto, stell dir vor, heute Morgen beim Händewaschen rutschte sie plötzlich aus der Wasserleitung in das Spülbecken. Überleg mal, was ich da für ein Glück habe, dass die Uhr gerade aus meinem Wasserhahn und nicht beim Nachbarn herauskam. Später ist, wie wir alle wissen, der Wasserturm gesprengt worden.« Auch da waren wir dabei und schauten dem Spektakel zu. Er war einer der Ersten, der dem Sprengmeister nach dessen Erfolg gratulierte. Und wenn der unerfahrene Lehrling beim Arbeiten am Schleifbock einmal abrutschte und ein wenig Blut floss, dann klebte mein Meister mir selbst das Pflaster mit der Bemerkung auf, das war ungeschicktes Fleisch, das musste einfach weggeschmirgelt werden. Beim nächsten Mal stört es dann nicht mehr, weil es nicht mehr da ist. Unter vielen Dingen, für die ich dem Verstorbenen immer dankbar sein werde, war es vor allen Dingen meine Hinführung zur Eigenverantwortung bereits in meiner Jugend. Ich glaube, dass er in seinem Leben kein einziges pädagogisches Buch gelesen hatte, aber trotzdem war er ein ausgezeichneter Pädagoge, der mit Tadel äußerst zurückhaltend, aber mit seinem Lob mir Selbstachtung und das Selbstbewusstsein vermittelte, welches gerade ein junger Mensch in der Pubertät so dringend benötigte, um zu reifen. Von daher war es eigentlich selbstverständlich, dass bereits in meinem zweiten Lehrjahr Kunden, die einen Stempel schon vorgestern geliefert haben wollten, von ihm zu hören bekamen? Das kann ich nicht entscheiden. Fragen Sie mal meinen Mitarbeiter, ob er heute noch ein Stündchen dranhängt. Man stelle sich vor, ein kleiner Lehrling hat zu entscheiden, ob ein Stempel rechtzeitig ausgeliefert werden konnte oder nicht. Welch eine Achtung, Würde und Anerkennung wurde mir da zuteil. Nein, ich war kein kleiner und unbedeutender Stift, sondern er sah in mir immer einen wertvollen Mitarbeiter, den er auch entsprechend behandelte. Ich bin mir sicher, dass es heute anders in den Betrieben und in unserer Gesellschaft aussehen würde, wenn es damals noch mehr solche Lehrmeister vom Schlager eines Helmut Nölls gegeben hätte. Aber auch er hatte Grenzen. Seine Liebe zum Remscheider Platt konnte er mir nicht vermitteln, auch wenn er unzählige Anläufe unternahm und sich immer dabei sehr anstrengte. Nicht, dass ich die Sprache verachtete, aber ich schaffte es nicht, Remscheider Platt zu sprechen. Rückblickend bin ich unendlich dankbar, dass er mich so lange Zeit auf diese Art und Weise geprägt hat. Lass uns nun auf den Lebensweg des Verstorbenen zurückblicken. Geboren wurde Helmut Nöll am 15. März 1910 in Remscheid-Lobach. Er verlebte mit seiner jüngeren Schwester Gerda und seinem älteren Bruder Robert, der im Zweiten Weltkrieg getötet wurde, eine schöne, aber sicherlich auch eine schwere Kindheit, die in die Zeit des Ersten Weltkriegs fiel. Von 1924 bis 1928 absolvierte Helmut Nöll eine Lehre als Graveur bei der Firma Arthur Berger, wo er noch bis 1930 arbeitete. Dann wurde auch er Opfer der Weltwirtschaftskrise. So war er als Hilfsarbeiter bei Mannesmann und von 1933 bis 1936 bei der BSI als Hobler tätig. Danach konnte er wieder in seinem alten Beruf bei der Firma Strassmann arbeiten. Erst in den letzten Kriegstagen, nämlich am 23. März 1945, wurde er zum Volkssturm eingezogen und geriet wenige Tage später in der Nähe von Siegburg in französische Gefangenschaft, landete in dem gefürchteten PK-Lager auf den Rheinwiesen und lebte danach 2 Jahre in Frankreich. Am 10. Oktober 1947 wurde er aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Nach Remscheid zurückgekehrt, bereitete sich Helmut Nöll 2 Jahre auf die Meisterprüfung vor, die er am 1. Februar 1949 ablegte. Während dieser Zeit war Wilhelmine Nöll, geborene Lohse, die er am 10. Januar 1942 geheiratet hatte, für den Lebensunterhalt verantwortlich. Kurze Zeit später machte Helmut Nöll sich selbstständig. Von da an ging es bergauf, bis er Mitte der 50er Jahre einen Gesellen, den er ausgebildet hatte, aufgrund mangelnder Aufträge entlassen musste. Als diese Hürde überwunden war, bildete er einen weiteren Lehrling aus. Später folgten dann noch 2. Am 15. März 1951 wurden Minchen und Helmut Nöll Eltern und schenkten Jutta das Leben. 1975 erfolgte der Umzug in die Bahnhofstraße. 1978 verkaufte mein Lehrmeister seine Gravieranstalt an Rolf Johann, den letzten der 4 Lehrlinge, die er ausgebildet hatte. 1985 erlebte mein Lehrmeister eine tiefe Krise, als er sich von seinem geliebten Minchen verabschieden musste. Er fiel in ein tiefes Loch, aber seine Tochter Jutta fing ihn auf und machte ihm Lebensmut. Der Vater zog in den Westring zu Jutta. Der Verstorbene frischte seine Liebe zur Remscheider Mundart wieder auf und traf sich regelmäßig in Lütterkusen mit den Plattkallern. Im alten Club, mit deren Mitgliedern er sich fast täglich im Hartpack traf, war er ein gern gesehener Gast. Dort spielte er nicht nur Skat und erfreute die Anwesenden mit seinen Döneken, sondern auch bei Fahrten und Ausflügen war Helmut immer dabei. In seiner Geldbörse hatte er immer einige selbstgeschriebene Gedichte auf Remscheider Platt bei sich, die er, je nach Bedarf, zu Besten gab. Er umsorgte nicht nur seine beiden Enkelinnen, Inga und Nina, als sie noch klein waren, sondern bewies, dass er nicht nur mit Hammer und Stichel, sondern auch im Garten mit Spaten und Hacke fachmännisch umgehen konnte. Und wenn dann das Wetter mitspielte, so machte er mit dem Hund noch ausgediente Spaziergänge zum Hohen Hagen. Auch in seinem hohen Alter war Helmut Nöll immer noch sehr kontaktfreudig. Er war eine Frohnatur der besonderen Art. Nur in den letzten Wochen erlebten ihn die Hausbewohner nachdenklich. Er muß wohl davon Ahnung gehabt haben, daß seine Lebensuhr nach 87 Jahren bald ablaufen sollte. Warum habe ich hier so viele Einzelheiten aus dem Leben von Helmut Nöll und persönliche Erlebnisse erzählt, werden Sie vielleicht fragen. Bei der Beerdigung von Frau Nöll 1985 kam anschließend Jutta zu mir und bedauerte einen Umstand, der mir auch negativ aufgefallen war. Viel hatte der Pastor gesagt, es war auch alles richtig, aber er hatte nur sehr wenig erzählt von dem bewegten und nicht gerade einfachen Leben der Verstorbenen. Ich habe mir dann im Stillen vorgenommen, es anders zu machen, wenn mir die Möglichkeit gegeben werden sollte, mich einmal in dieser Form von meinem Lehrmeister verabschieden zu dürfen. Und das bin ich ihm schuldig. Ich möchte meine und Ihre Erlebnisse und Erinnerungen an Helmut Nöll, die Ihnen jetzt so durch den Kopf gehen, abschließend aber noch unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Eine Beerdigungsansprache darf ja nicht nur aus Erinnerungen an den Verstorbenen bestehen, sondern sie sollte, ja, sie muss auch trösten. Welcher Trost, welche Worte können in einer solchen Lage eines plötzlichen und unerwarteten Todes Mut und Hoffnung geben? Es müssten Worte aus einer anderen Quelle sein als menschliche Worte, menschlicher Trost. Es müssten überaus tröstliche Worte sein, die auch noch Bestand haben, wenn Jutta, Nina und Inga zum ersten Mal in ihrem Leben in wenigen Tagen das Weihnachtsfest ohne ihren Vater und Opa feiern müssen. Dieser Trost muss über den Tod hinausgehen und Dimensionen aufzeigen, bei denen der Tod bei aller Trauer, die er verursacht, doch die letzten Schrecken verliert. Ich habe für diese schwere Stunde für Sie und auch für mich einen Vers aus dem Liederbuch der Bibel aus den Psalmen genommen. Psalm 103, Vers 2. Vor rund 2800 Jahren hat ein Mann diesen wichtigen Satz geschrieben, der mich durch mein Leben begleitet und geprägt hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir Menschen waren und sind, Ausnahmen bestätigen die Regel, oft undankbar. Vieles wird vergessen oder ist selbstverständlich. Das war damals zur Zeit des Königs Davids nicht anders. Er lässt sich aber nicht von anderen zum Dank auffordern, sondern gibt sich selbst einen Ruck. Lobe den Herrn, meine Seele. Ist das nicht eine Zumutung? Jetzt in dieser Situation, im Angesicht eines Sarges, soll ich Gott loben? Danach ist mir doch gar nicht zumute. Ich bin doch verzweifelt und unendlich traurig, weil der Westring 6 jetzt leer ist. Ich kann diese Fragen gut verstehen, so berechtigt sie auch sein mögen, dennoch möchte ich uns alle, liebe Angehörigen und Freunde des Verstorbenen, in dieser Stunde vom Klagen zum Loben bringen. Dabei sind für mich Tränen, offene oder vielleicht versteckte, kein Widerspruch. Wir werden ja hier in dem Bibelwort nicht ohne Grund aufgefordert, Gott zu loben. Die Begründung des Lobes wird uns sogar mitgeliefert. Sie lautet: Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir durch Helmut Nöll Gutes getan hat. Welche Dimension bekommt plötzlich diese Rückschau vor einem Sarg, vor dem Sarg, in dem sich die sterbliche Hülle von Helmut Nöll befindet? Vielleicht erleben Sie erst in der Trauer und im Nachdenken so richtig, was Gott Ihnen mit dem Leben von Helmut Nöll Gutes getan hat. Buchstabieren Sie doch mal in einer stillen Stunde das durch, was Sie durch den Verstorbenen an guten und schönen Dingen erlebt haben. Es war für mich sehr eindrücklich, als Jutta mir erklärte, Vater hatte immer für mich Zeit. Er war ein Familienmensch. Ich brauchte nur in die Werkstatt zu gehen und er stand für meine Belange zur Verfügung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht ist uns heute wieder neu deutlich geworden, dass wir auch jetzt noch Gott loben können über alles Gute, was er uns durch Helmut gegeben hat. Ich denke jetzt aber auch an einen Menschen, dem wir ebenfalls viel zu verdanken haben und dessen Geburtstag wir in wenigen Tagen feiern. Er wurde nur 33 Jahre alt und hat zeitlebens, obwohl er im Grunde nur Schlechtes von den Menschen, die er liebte, erlebte, immer nur Gutes getan hat. Ich meine Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Als Dank dafür wurde er zum Schluss noch von einem seiner besten Freunde schamlos verraten. Wenn schon Helmut seine Familie geliebt hat, um wie viel mehr liebt uns der Schöpfer? Deshalb sandte er auch seinen Sohn Jesus in die Welt, nicht nur um uns vorzuleben, wie man miteinander umgehen soll, sondern um uns von allem zu erlösen, was unser Leben zerstören will, die Schuld und Sünde. Wenn wir daran festhalten, dann können wir trotz dieses Todesfalls von Helmut ein gesegnetes Weihnachtsfest feiern. Dann zieht trotz des schmerzlichen Verlustes des Vaters und Opas auch in den Westring 6 wahre Weihnachtsfreude ein. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir durch Helmut Nöll Gutes getan hat.